habe schon wieder Kritik bekommen von unserer Lieblingshörerin. Die meinte, immer wenn sie unseren Podcast anhört, stürzt ihre Podcast-App ab. Das ist genau die gleiche. So ein Selbstschutzmechanismus. Das ist auch die gleiche, die dieses Knäckebrot-Problem hatte, die passieren konnte, weil sie selber zu laut war mit dem Knäckebrot. Unsere Community kurz, mal in einem Satz. Wie hat dir die Folge mit Nils Bokelberg gefallen? Ja, der Ton war nicht gut. Ey, das habe ich dir im Vertrauen gesagt, ne? Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Das Podcast UFO. Während Florentin noch ein bisschen an seinem Mikrofon rumtechtelmächtelt, grüße ich schon mal. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast UFO. Mein Name ist Stefan Tietze. Und der da so nonchalant rumklatscht in der Gegend, das ist kein geringerer als unser beliebter, allseits fröhlicher Florentin Will. Herzlich willkommen. Oh, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist... Ach, wir fangen nochmal an. Wir machen einfach mal drei Anfänge. Wir machen heute mal eine Sendung. Und dann kann sich der Hörer aussuchen, welcher denn der beste ist. Genau, ein alternatives Anfang. Steht ihr vor dem richtigen Anfang? Seht ihr, wenn... Ich würde sagen, wir machen alle fünf Minuten einen neuen Anfang einfach, um einfach immer diesen Aufbruchsstimmung, weil man muss ja sagen... Auch um unsere Musik ein bisschen zu featuren. Weil ich finde immer so schade, dass sie nur am Anfang kommt. Ja, das und die ist eigentlich das Beste am Podcast. Immer neu. Ja. Jesus, bitte. Habe ich aus dem Konzert gebracht oder so? Okay, neuer Anfang und go. Aber Achtung, warte, ich habe meinen Gag. Wie findest du den? Und zwar, ein Pärchen oder zwei Leute oder drei sitzen an einem Tisch. Und ein Afrikaner oder ein Amerikaner, der Papst ist egal. Sitzen an einem Tisch und die sehen so einen Kerzenständer im Restaurant, so ein Stück von ihrem Tisch entfernt. Ja. Und dann sagt der eine zu der anderen, das Date läuft schlecht. Ja, und der Papst ist dabei, von daher sowieso ein bisschen awkward. Sagt, ich habe noch nie gesehen, wie eine Kerze ausgebrannt ist. Also ich habe immer gesehen, dass eine Kerze an ist und dass Kerzen halt irgendwann aus sind. Aber ich habe noch nie den Moment erlebt, wo eine Kerze wirklich ausgeht. Und die Kerze da hinten ist schon fast am Ausgehen. Jetzt gucken wir mal zu, wie die Kerze ausgeht. Und dann gucken Frau und der Mann, die Frau denkt sich, wow, das ist mit Abstand beste Date, das ich je hatte, schauen diese Kerze an, gucken ungefähr noch so drei Minuten zu. Und dann die Kerze, die Flamme wird immer niedriger, fängt an zu flackern, sie wird immer kleiner, die Flamme geht aus und der Kerzenständer fällt um. Also das, was komplett Unerwartetes passiert. Aber dann hätte irgendwie der Kellner kommen müssen, der kurz davor irgendwie die umpustet. Nein, das ist so. Ja die erwartete Pointe, dass es dann ihm nicht ausgeht, wenn alle darauf warten, dass es ausgeht. Also ein Zauberer, so ein Zauberer erscheint und bildet sich plötzlich aus. Oder ja, oder so. Halt irgendwie so, weil du hast diesen Spannungsmoment, es geht langsam runter und es geht aus und es explodiert oder so, das fällt um. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, aber umfallen war da vielleicht ein bisschen zu, naja, ich finde umfallen zu wenig die Erwartung gebrochen. Weiß ich nicht. Oder es fällt sehr langsam um. Ja, sowas. Oder ein Minotaurus erscheint und pustet die aus. Oder aber so. Einfach die Tatsache ist ja im Grunde die Heisenbergsche Idee, ist der Heisenbergsche Sketch. Die Heisenbergsche Unschärferelation. Die Tatsache, dass du etwas beobachtest, verändert das, was du beobachtest. Und das einfach mal zu übertragen auf eine reale Situation, dass ich habe noch nie gesehen, dass Punkt. Und wenn du es dann tatsächlich siehst, passiert was ganz Abgefahrenes, weil du gerade zuschaust. Verstehst du, was ich meine? Das ist Heisenberg. Ich habe mich noch nie mit einer Frau gesehen, wenn ich mich dabei beobachte. Punkt. War nur ein Statement. Hast du eigentlich noch diese Frau auf deinen Spiegel gemalt, die dir so einen Arm um die Schulter legt, wenn du vor dem Spiegel stehst? Ist das eigentlich noch so? Ja, habe ich noch so. Es ist so. Aber läuft nicht mehr so gut gerade, oder? Läuft nicht mehr so gut, die Beziehung? Nee. Ich weiß nicht, so ein Gag einmal stumm. Ich weiß nicht, was ich auch sagen soll. Das ist, was du Gag-Einbahnstraße, finde ich gut. Was du letzte Woche zu Nils Bokelberg gesagt hast, dass man den quasi nicht, dass man einem Gast nicht die Möglichkeit geben soll, dass man verlieren kann, aber nicht muss. Ja. Und wir haben genau das gemacht. Ich habe genau das mehrmals gemacht, indem ich gesagt habe, Nils Bokelberg, jetzt sag doch mal eine Mailbox-Ansage. Genau das habe ich gemacht. Du hast das beendet und genau danach das gemacht, was du eigentlich anders hast. Und aber das machen wir jetzt zum Beispiel im normalen Gespräch, machen wir das immer, also wir machen das eigentlich kontinuierlich so, dass wir uns gegenseitig in die Pfanne hauen wollen. Ja gut, aber wir sind ja Sparringspartner. Wir müssen uns ja gegenseitig zu Höchstleistungen herausfordern. Ja, ganz kurz zur letzten Folge. Ich habe es mir tatsächlich angehört mit Nils Bokelberg. Ich habe ein bisschen arg viel geredet, ist mir selber aufgefallen. Es kamen auch kritische Kommentare. Es tut mir leid, ich war in der Folge ein bisschen aufgedreht, ein bisschen nervös irgendwie. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich generell anderen Leuten nicht genug vertraue, dass ich immer denke, ich muss die Situation in die eigene Hand nehmen, weil ich mir denke, sobald jemand anderes als ich redet, ist die Gefahr, dass es nicht so geil wird. Und bei mir weiß ich, dass es mittelmäßig ist. Nein, aber wir versuchen ja auch den tatsächlichen Beweggründen nachzuforschen hier in diesem Podcast. Geil, wenn das, was du gerade sagst, irgendwie eine Stunde lang geht, die Stunde lang entschuldigst, dass du so viel redest. Und dann der Podcast vorbei. Und dass ich zu schnell unterbreche, ja. Ja, genau. Ja. Ja, das ist auch eine erwartbare Pointe, dass man jemanden mit der Entschuldigung sich zu unterbrechen unterbricht. Aber wir kommen näher. Wir kommen dem Gag immer näher. Wir nähern uns dem besten Gag aller Zeiten. Ja, ich habe mir ein paar Gags aufgeschrieben. Nee, ich wollte mir kurz, wir hätten vielleicht, ich bin heute für eine Top 5 mal wieder. Und zwar für die Top 5 der Dinge, die wir ins Burgelberg hätten fragen sollen, es aber nicht getan haben. Ja. Ja, finde ich gut. Hau rein. Ja, machen wir aber nicht, oder? Nee, nur die Idee ist lustig, dass man das macht. Die Top 5 der verworfenen Top 5 Ideen. Ich glaube, bei Top 5 gibt es auch keine Möglichkeit mehr, das Format zu brechen und andere Top 5 zu machen, als die man erwartet, weil schon alles gemacht wurde. Also aber lass uns mal kurz der Sache auf den Grund gehen, warum das letzte Woche dann irgendwie hinten raus so ein bisschen schwierig geworden ist. Ja. Ich glaube, dass Booster mal wieder ein großes Problem war. Unser Hauptsponsor ist tatsächlich dafür verantwortlich, dass... Ich habe es noch nie erlebt. Ich war abends, ich habe hier noch aufgeräumt, weil du eher los musstest, bin nach Hause gegangen und war so nervös. Ich habe von 2 Dosen Booster, ich war so nervös, ich bin so durch die Wohnung gerannt und habe irgendwie angefangen, so Fenster anzufassen und so Bilder gerade zu hängen. Ist die Scheibe noch da? Ist sie noch da? Ja. Ist jetzt Building schief? Ist jetzt Ding schief? Ist es gerade? Oh Gott, ich sterbe. So, dann bin ich die ganze Zeit so rumgelaufen, ohne Sinn, habe Leute angerufen, habe so ganz komische, wirre Sachen gemacht und es war einfach nicht gesund. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Ja. Der Booster macht einen völlig kaputt in der Birne. Ich wollte die Roofies eigentlich in Nils Dose tun, deswegen hat nicht so ganz geklappt. Tatsächlich. Sehr guter Gag. Das hat schon mal ich war gestern auf einer Party und ich hatte das Gefühl, dass mir jemand Roofies in den Drink getan hat und ich hatte mich gerade mit einer Frau unterhalten und ich habe gesagt, hey, wenn du mit mir schlafen willst, sag mir das einfach. Es ist kein Grund da, mich zu unter Drogen zu setzen. Wir können das auch einfacher regeln. So. Fand sie nicht so lustig tatsächlich. Aber naja, gut. Du hast gestern sehr eine Menge hilarious Dinge gemacht. Ja, ich habe gestern richtig viel raus. Möchtest du davon eigentlich erzählen oder wollen wir das heute komplett erläutern? Nee. Aber bei Zeiten hauen wir es raus. So ein bisschen wie die Joy-Story. Ja. Wir teasern immer darauf hin. Ich finde auch geil, dass du immer so geile Sachen erlebst und ich immer darauf hin teaser. Anstatt mal selber, wenn ich diese ganze Zeit, die ich auf Dinge teaser, die andere gemacht haben, einfach selber rausgehen würde. Ja, aber das ist zum Beispiel eine Frage. Wir haben bald wieder einen tollen Gast und ich bereite mir jetzt ein paar Fragen vor. Also, du brauchst da nicht irgendwie geheimnisvoll tun. Wir machen schon wieder. Jeder hat mitbekommen, wer das ist. Ja, okay, gut, das stimmt. Naja, gut. Aber wir machen mit beim Posten geheimnisvoll. Aber da, auch wieder so ein Ding. Ich teaser, was du eigentlich erreicht hast. Da habe ich mir auch überlegt, inwiefern es wichtig ist, um lustig zu sein und auch, sag ich mal, jetzt gerade ein guter Stand-Up-Comedian zu sein, ob es wichtig ist, ein interessantes Leben zu führen. Ob es wichtig ist, dass man viele Dinge erlebt und viele Dinge einen großen Erfahrungsschatz aufbaut, um daraus ziehen zu können. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Comedy. Es gibt auch die einfach Gags machen, einfach Witze, die ohne jetzt irgendeinen persönlichen Rahmen rauskommen. Ja, also Damage Martin-mäßig. Genau. Ja. Und die es vielleicht nicht unbedingt brauchen, aber dann die Leute wie Louis C.K., die zum Beispiel aus ihrem eigenen Leben erzählen, die das dann eher brauchen. Hast du das Gefühl, du performst besser, wenn du ein spannendes, erfülltes Leben führst? Ja, ich überlege auch immer die ganze Zeit, ob man vielleicht einfach leben sollte, so bis 30 sollte man einfach zur Schule gehen, Erfahrung sammeln, Weltreise machen, fast sterben, fast irgendwie Paragliding machen, so ganz viele Dinge am Rand zur Selbstzerstörung, um dann ab 30 einfach einen Schlussstrich zu ziehen, in so ein Apartment zu ziehen, und dann einfach zu schreiben. So. Ja. Und einfach, dass man irgendwann so einen Schlussstrich zieht, einfach so das Leben zweiteilt. Aber wenn du mit 30 anfängst zu schreiben, bist du halt nicht gut. Ja, das ist interessant. Da bist du halt dann nicht mehr gut. Louis C.K. hat auch mal gesagt, man muss einfach studieren. So, und dann das reicht ja schon, und Kinder haben. Er meinte auch irgendwann, dass er nichts hat, worüber er reden kann mehr, weil er kein Leben hatte in dem Sinne. Er hat sich ja sehr lange darüber geärgert, dass er kein Leben hatte. Und dann hat er irgendwann gesagt, dass das Seil aus dieser Kluft, aus dieser Schlucht des Lebens, waren seine Kinder. Du bist immer besser darin, Louis C.K. zu übersetzen, merke ich gerade. Ja, ich weiß, ich übe daran seit 12 Jahren. Aber das ist seine Kinder dann halt. Und er will aus denen quasi, er zwingt die quasi dazu, Dinge lustig zu erleben. Zu sein, ja. Er weckt die auch manchmal früher auf, einfach, damit sie irgendwie... Und Dinge zu erleben, von denen er dann erzählen kann. Und das ist so ein bisschen, was ich mit dir die ganze Zeit mache. Ich zwinge dich dazu, Dinge zu erleben. Ja, und die du dann aussaugen kannst wie ein Vampir. Und erzähl dann die von denen vor dir im Podcast. Aber betrachtest du dein Leben nicht manchmal auch so wie so ein Projekt? Dass du sagst jetzt zum Beispiel, ich muss mehr mit Leuten irgendwie, ich muss rausgehen und Leute kennenlernen, einfach weil ich das üben will und weil ich das gut können. Ja, will. Auch das ich, ist ja. Ich glaube, dass auch da möchte ich gerne mit deinem Satz antworten. Nee, auch da, aber das ist ja im Prinzip ist es ja so, Man sieht, also du sagst da zum Beispiel, dass man das Leben wie eine Sitcom leben sollte. Ist das so? Nur weil ich das auf dem Arm tätowiert habe, ist das nicht meine Meinung. Ja, ein bisschen so, als würdest du dich selber interviewen, das oder? Das ist das lämste Zitat aller Zeiten. Kannst du nicht ein cooleres Zitat machen? Ich habe heute überlegt, ob ich auch nicht weiß, ich habe heute mal überlegt, wäre es nicht so, wenn Kant hinter jedes seiner Zitate einfach ein Alter setzen würde, aber dann nicht viel mehr Anerkennung heutzutage. Ja, oder ein Reim einfach einbaut. Ja. Oder so eine dramatische Pause. Aber benutzt deine Vernunft, Alter. Ist einfach viel tiefgründiger. Die Würde des Menschen ist, wait for it, unantastbar. Ja, genau. Ja, so würde das Grundgesetz auch viel mehr Spaß machen, glaube ich. Ja. Das Grundgesetz, der Ort, wo Comedy am wenigsten stattfindet. Das Grundgesetz in Jugendsprache, so. Ja. Finde ich auch gut. Aber was habe ich damit gemeint, mit das Leben ist eine Sitcom? Ja, einfach, dass man, also, so habe ich es interpretiert und so lebe ich es, dass man einfach auch manchmal so Sekundärliteratur gerade zu Florentin will, die Awkwardness suchen muss, einfach mal rausgehen und Leute konfrontieren muss. Ja. Heute dachte ich mir auch zum Beispiel, ich laufe nämlich mal durch die U-Bahn und zum Job und so, indem ich Kopfhörer im Ohr habe. Mhm. Aber im Prinzip ist das ja falsch. Eigentlich sollte man, und da fängt es dann an, dass man einfach die Menschen konfrontieren sollte, indem man die Kopfhörer rausnimmt und zuhört, was Leute reden und so, neben dir in der U-Bahn und so. Und das beobachten. Du bist ja der Observator. Du bist so ein Typ, der einfach rumläuft und Leute beobachtet eigentlich. Aber auf der anderen Seite, ich denke es mir manchmal. Zum Beispiel, wenn ich mir denke, okay. Besonders kleine Kinder, die 12 Jahre alt sind, beobachte ich sehr gerne. Mit der Nacktscanner-App in der Hand. Wenn ich mir überlege, ich werde irgendwann eingeladen und habe nicht so richtig Bock, Leute zu treffen und höre dann stattdessen, gehe ich spazieren und höre irgendwie einen Podcast, wo ich mir denke, okay, du bist jetzt total antisocial und du hast keine coolen Erlebnisse. Auf der anderen Seite denke ich mir, warum soll ich irgendwie Günther Grassler mit Abend verbringen, der mir irgendwie erzählt, warum es in seinem langweiligen Beruf nicht vorangeht. Und ich könnte genauso gut einen Podcast hören, wo mir ein fucking Marc Maron oder ein Joe Rogan oder fucking krasse Leute oder ein Louis C.K. einfach nehmen erzählen, die einfach viel bessere Unterhalter sind. Wo ich mir denke, kann man sich da nicht diese Arroganz leisten und sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Interview von Ben Schwartz und Louis C.K. oder irgendwie Gertrude, die mir erzählt, warum sie findet, dass sie das vegan jetzt doch eine gute Idee ist. Und aber du lernst dann aber halt nicht selber zu sprechen, glaube ich. Du lernst nicht Unterhalter zu werden, wenn du Unterhaltern zuhörst. Also ich glaube, du lernst eher, wenn du sehr oft mit langweiligen Menschen redest und versuchst, irgendwann bist du so weit, dass du selbst daraus eine unterhaltsame Situation kreieren kannst, glaube ich, kannst du ebenfalls auch gut unterhalten. Aber auf hast der du anderen Seite, wenn du Unterhaltern, ich mache heute das, genau, was du letzte Woche gemacht hast. Du lass dich nicht aufhalten, ne? Und was du? Das Mikrofon ist aus, ne? Ich hab dich ja schon den Spur gelöscht, ne? Nebenbei, red so viel du willst. Nee, ist egal, ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Ja. Nee, denkst du nicht auch manchmal, dass wenn du in einem Gespräch mit normalen Leuten, in Anführungszeichen, bist und die Gags machen, dass man dann so ein bisschen denkt, so, ja, da bin ich eigentlich schon drüber hinaus. War Gertrude der normalste Name, der dir eben eingefallen ist? Ja. Was wolltest du eben sagen? Merkst du nicht, dass man über so diesen freundschaftlichen, Kollegial-Humor mal irgendwie einfach schon drüber hinaus bist, wo man sich denkt, so, ja, das habe ich schon durchgespielt irgendwie, wenn dann Leute irgendwie so lame Gags machen. Weil ich finde, es ist eine andere Art von Humor, so dieser soziale, freundschaftliche Humor, wo man dann sagt irgendwie, wenn dann irgendjemand was Zweideutiges sagt und man dann sagt so, oh ja, typisch Stefan. Irgendwie, keine Ahnung, wenn du sagst, ja, ich habe gestern eine Kerze ausgeblasen. Typisch Stefan, der denkt immer nur ans Blasen und die Grunde lacht und ihr denkt euch, ey Leute, hey, Entschuldigung, ihr lacht jetzt zwar gerade, aber der Gag war nicht gut. Also vielleicht ist das euch gerade nicht aufgefallen. So, aber wo man sich einfach denkt, so, das ist vielleicht auch eine andere Art von Humor, weil wir sehen nur den Gag und die Technik des Gags und denken, der Gag war nicht gut, wohingegen die anderen natürlich einen Moment der Verbrüderung sehen, einen Moment der Zwischenmenschlichkeit sehen und anders lachen als wir und da einfach über ein ganz andere, auf einem anderen Niveau lachen als wir. Das ist nicht nötigerweise unter oder über unserem, sondern was ganz anderes irgendwie ist. Ja, aber auch wenn du jetzt mit Leuten rausgehen müsstest oder zu Leuten gehen müsstest, mit denen du dich im ersten Linie nicht so gut verstehst oder einfach mit denen du nicht so gut identifizieren kannst, dann ist natürlich auch die Frage, sind das dann die Leute, die du später auch unterhalten musst? Und musst du quasi diese Situation mit diesen Leuten suchen, um das zu lernen? Oder sind Leute, die später dann zu deinem Stand-up-Programm kommen, andere? Aber die Frage ist die, lernt der Löwe das Jagen von der Gazelle oder von anderen Löwen? Wir lassen hier 5 Minuten mal kurz Ruhe. Wir spielen jetzt noch 7-mal das Intro in der G-Dur-Variante. Wir spielen jetzt nochmal das Intro in der Rococo-Variante und lassen Sie darüber nachdenken. Viel Spaß. Ich weiß, ob jetzt die ersten Anrufer. Ich habe ja, jetzt auch Bock, langsam Stand-up zu machen. Ja. Also wir beide haben ja auch große Ambitionen in der Richtung. Und ich kann ja schon mal vorweggreifen, wir werden bald einen waschechten Stand-up-Comedian als Gast haben, dem wir natürlich alle unsere Fragen stellen. Weil ich glaube, wir konsumieren ja beide schon Stand-up schon relativ lange eigentlich, seit wir uns für Comedy interessieren. Und es ist ja schon so ein bisschen Ich habe heute angefangen. Es ist ja schon so ein bisschen die Königsdisziplin irgendwie. Und dann hat man so das natürliche Bedürfnis, das auch mal zu machen. Aber es ist halt schon auch irgendwie aus gutem Grund die Königsdisziplin, weil es halt knallhart ist. Ne? Ja, vor allem ist es auch so, man wächst ja in Deutschland damit auf, dass es was sehr Kommerzielles ist. Ja. So, es wird dafür mit Geld gemacht, man sieht es im Die TV, Stadien sind gefüllt, ja, ja. Stadien sind gefüllt. Und dann, wenn man aber jetzt so ein bisschen älter wird, anfängt Englisch zu sprechen und anfängt über den Tellerrand hinaus zu gucken, stand-up-mäßig, dann fällt einem ja auf, dass es was ganz anderes ist. Ja. Und das, da habe ich jetzt bis heute gebraucht, das zu verstehen und in Worte zu fassen und mir anzugucken. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, ich bereite mich jetzt darauf vor, mit dem Gedanken, mal was zu schreiben, so langsam. Dann habe ich bei Google eingegeben, was Tipps sind, wenn man zum ersten Mal ein Stand-up-Programm schreibt. Und dann habe ich einen Menschen gefunden. Luke Mockridge. Dann habe ich Luke Mockridge gefunden. Ja. Und der hat gesagt, irgendwie so ein Stand-up-Coach, wo auch du eben im Vorgespräch die berechtigte Frage gestellt hast, wo sind denn diese Stand-up-Schulen eigentlich? Genau, wo sind diese ganzen Stand-up-Schulen? Ich glaube, man muss da einfach irgendwann einen Brief bekommen, im Alter von 11 Jahren, ja, der dich dann abholt zur Stand-up-Akademie. Ja, aber ist doch so ein Wort, was man dann bei Google Maps eingibt und dann so ganz ultra viele rote Punkte sich bilden. So die ganze Landkarte ist voll. Ja, ja, genau. So ehemalige Sowjetunion, so alles voll. So die Grenze ist abgezeichnet, ja. Viel mehr Stand-up-Schulen als normale Schulen. Ja. So auch Afrika, die Stand-up-Schulendichte ist ja, ja. Unfassbar groß. Aber wo sind die? Aber ich finde die im normalen Leben nicht. Es ist vielleicht so, ich kann Stand-up-Schulen sehen. Ich glaube, es gibt viele Schulen für Dinge, von denen man normalerweise denkt, das kann einem niemand beibringen. Hundeschulen. Es gibt auch. Man lernt einen Hund zu sein. Das stimmt. Baumschule, ja. Ja, der war nicht so gut. Das war ein Schritt zurück. Eigentlich, nein, weil du immer schon den besten Gag vorwegnimmst. Du musst eigentlich einen mittleren machen, damit ich nochmal einen draufsetzen kann, damit du nochmal einen draufsetzen kannst. Das ist halt, Regeln, die man lernen kann. Das war in der letzten Folge auch sehr gut, wo wir immer dann noch einen Gag machen wollten, aber irgendwann wurde einfach noch inhaltsleer und wo ich dann auch Sachen rausschneiden musste. Was aber nicht, wenn du mal genau hinhörst in der letzten Folge, man hört, wie ich versucht habe, Dinge rauszuschneiden, aber es ging halt nicht, weil wir halt in einem Raum waren, alle anderen Mikros haben halt aufgefangen, was man selber sagt. Ja. Oder was Florentin sagt. Ja. Man hört so im Hintergrund so ganz weird, wie jemand reinruft und so. Genau, als wäre es noch eine andere Person im Raum, irgendwie so der Praktikant hinter der Scheibe, noch so. Und das ist der unlustigste Typ der Welt, den er hört. Das war nicht wie jetzt, aber der unlustigste Typ der Welt. Ja, der sich immer angesprochen fühlt, aber einfach im anderen Raum sitzt und immer mitredet und keine Ahnung. Das klingt, dass einer reinruft, das ist echt cool. Ja, wir müssen kurz die Aufnahme abbrechen, der Depp da drüben denkt, wir reden so mit ihm. Grässlich. Ja, ja, dann habe ich halt, wie gesagt, diese Seite gefunden, wo drei Tipps sind, drei große Tipps. Ja. Der erste Tipp war, sei lustig. Aha. No shit. Okay. Das ist immer so großartig. So, 5 Tipps zum Daten, sei selbstbewusst. Alles klar. Okay, John. Check. Und los geht's. Alles klar. Und jetzt geht's raus. Jetzt geht's los. Ja. Der zweite Tipp war dann, respektiere das Handwerk. Respektiere die. Den ersten habe ich noch verstanden, beim zweiten muss ich ein bisschen länger nachdenken. Und der dritte war dann, und das war sehr gut, der dritte Tipp war sehr hilfreich für jemanden wie mich. Das war eine Pointe. Der dritte Tipp müsste eigentlich die Pointe gewesen sein. Es ist eine Pointe. Okay. Das ist sehr hilfreich für jemanden wie mich, der es zum ersten Mal macht, war, starte niemals mit neuem Material. Ich mach das zum ersten Mal. Womit soll ich denn dann anfangen? Ja. Und seitdem sitze ich vom leeren Blatt und weiß nicht, ich glaube, es wird nie. Aber ich finde generell solche Tipps für solche kreativen Sachen sind entweder immer viel zu allgemein, wie sei du selbst, oder viel zu konkret, wie, ja klar, es kann immer ein bisschen schwierig sein, wenn man 5 Minuten hat nach jemandem, der schon mehr Erfahrung hat, wenn irgendwie schon 3 Acts vor dir kamen und du danach irgendwie, das ist kurz vor der Mittagspause, wie macht man es dann irgendwie genau da nochmal die Aufmerksamkeit des Publikums zu kriegen und so. Ich brauche erstmal einen Stift, okay, ich fange gerade an. wo kriege ich Papier her? Also, was ist das? Er ist auch hat heute jemand gesagt, von dem Stand-Up-Programm, die ich heute geguckt habe im Laufe des Tages, auch bin ich kein Scheiß. Ja. Da hat jemand gesagt, Dinge werden auch relativ sehr anders, wenn man plötzlich sehr generell wird oder sehr spezifisch wird. Mhm. Zum Beispiel, man kann sagen, ich liebe Kinder, ist okay. Aber man sagt, ich liebe 12-Jährige. wird sehr schnell, sehr awkward. Sehr creepy, ja. Yeah. Das ist aber genauso mit diesen Listen, ja, wo jemand sagt, also wo jemand plötzlich sehr spezifisch wird, man denkt, fuck you. Oder halt, be funny, ja, was? Oder du musst halt die Mitte finden. Aber diese drei Tipps waren nicht so hilfreich jetzt. Ja. Falls ihr Tipps habt, wie Stefan Tittler auf seinem, hast du dir über den Künstlernamen überlegt eigentlich? Ich hab irgendwann mal überlegt, aber da war ich noch sehr klein, da habe ich mir überlegt, Tizio mich zu nennen. Das heißt Typ auf Italienisch. Also so Typ. Ja, guck mal, ohne Scheiß. Louis C.K. hat irgendwann gedacht, ich habe einen seltsamen Nachnamen. Ich weiß gar nicht, wie heißt er eigentlich? Gute Frage. Kevin Klein. Sagte er, könnte googeln in der Zeit, aber er hat sich lieber einen guten Gag ausgedacht. Er hat sich lieber einen schlechten Gag ausgedacht. Ja, ich drehe das manchmal in meinem Kopf um, was Comedy macht. Nee, und der hat sich halt CK gedacht, was auch eigentlich relativ uncool ist, aber irgendwann hat sich halt so eingebürgert. Und dann nein, aber Künstlername ist finde ich lame. Nee, so, das ist halt das Problem mit diesen ganzen YouTubern, wenn man mit denen mal privat spricht, man weiß nie, soll man die jetzt mit ihrem YouTube-Namen ansprechen oder nicht? Oder also ich würde generell normalen Namen sprechen, aber den kennt man dann oft nicht, da muss man raten. Dann sagt ja, oder man Moritz, ist sehr creepy, weiß man wenn, man nicht, wenn man nur jemanden als seinen Künstlernamen kennt und du sprichst plötzlich mit seinem richtigen Namen. Ja, an. Ja, wenn du zu Superman gehst und sagst, hey Clark, oh, sorry. Sorry. Hey Bruce. Ich meine, Batman. Der dumme Bruder. Irgendwie Supermin, ja. Oh. Supermin. Supermin. Ja, auf Grundlage unseres Gotto-Scans, dachte ich. Ich habe schon mal überlegt, ob ich dann, wenn ich beim Stand-Up mal mache, einfach auf die Bühne gehe und einfach so 10 Minuten lang so ein Louis C.K.-Video abspiele. Okay. Einfach, weil ich mir denke, ich werde es nicht besser machen als er. Ja. Und ich bringe euch lieber jetzt 10 gute Minuten. Genau. Und stehe dann da mit so einem kleinen iPhone in der Hand. Genau. Und dann einfach so ein YouTube-Video. So nebenbei, ja. Ja, genau. Und zeigt den Leuten einfach so ein YouTube-Video, was lustig ist. Wo ich mir denke, da habt ihr jetzt vielleicht mehr davon, als mich zu hören, wie ich versage. Vor allem, ich glaube, dein Stand-Up wird im Endeffekt so eine komplette Metakritik sein. Du versuchst das Medium zu brechen. Du versuchst irgendwie alle Konformitäten. Mhm. Irgendwie, du stehst mit dem Rücken zum Publikum, du machst nur ironische Gags, das, was man am Ende machen soll, machst du am Anfang und du machst alles anders, wo du denkst, ich revolutioniere das Medium und es wird niemand verstehen. Weil genau, und niemand wird lachen und in 50 Jahren, wenn ich tot bin, dann wird es irgendwie wiedergefunden werden und so gehypt werden. Ja, genau, und dann bist du echt der Mitbegründer einer neuen Strömung, den Tiziosen. Tizismus. Bist du eigentlich ein Stalaktiz oder ein Stalagmit? Nee. Das klappt hinten und vorne nicht. Manchmal muss. Aber das ist Versagen. Es ist Versagen. Aber ihr könnt trotzdem. Scheiße, ich habe gerade Kontaktlinsen drin. Und immer wenn ich lache, sehe ich alle sehr verschwommen. Was mich die ganze Zeit dazu bringt, einfach nicht zu lachen. Ich will einfach nicht lachen. Einfach auch körperlich der schlechteste Stand-Up der Zeit. Dein Körper rebelliert gegen den Humor. Das schlechteste Stand-Up-Publikum. Ich will einfach nicht lachen. Es tut mir leid, aber ich habe eine gute Begründung, weil ich sehe sonst ganz verschwommen. Mach trotzdem bitte ein Bild von so einer Tropfsteinhöhle, wo statt einem Stalaktiten ein Kopf von Stefan Titzel. Das würde mich sehr freuen, einfach um einfach diesen sehr schlechten Gag. Und dann erklärt es eurer Mutter. Für sowas, wo du machen wir ein T-Shirt. Genau, machen wir ein T-Shirt. Stalaktitze. Ja, warum nicht? Einfach mal Stalaktitze. Einfach sein Scheitern vor sich her schieben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, für sowas wurde auch Photoshop programmiert. Ja. Also mit dem Wissen, absolut, dass es sowas so benutzt wird. Ja. Vor allem dafür müsste eigentlich Paint benutzt werden. Es müsste irgendwie so wird irgendwie eine klarere Grenze gezogen werden, ab wann man Photoshop benutzen darf. Ja. Es sollte so ein Photoshop-Führerschein gemacht werden. Also, ja, genau. Habt ihr auch damals Rollbrett-Führerscheine gemacht? Ich dachte, es wäre ein Gag. Nee, wir haben wirklich einen Rollbrett-Führerschein gemacht. Mir passieren sehr viele lustige Dinge, die aber erzähl ich denn, einfach. Was ist denn ein Rollbrett? Du meinst ein Skateboard oder was? Nein, ein Rollbrett. Was ist denn ein Rollbrett? So, ein Brett und da sind dann 4 Rollen drunter, die so ganz schlecht befestigt wurden. Warum benutzt man das? Anscheinend, da dachte man, das wird sich durchsetzen. Und wir haben dann damals im Sportunterricht wirklich wochenlang auf diesen Rollbrett sind wir rumgerollt, wo man sich mit dem Bauch drauflegt. Und das habe ich von ein paar Leuten auch gehört, die auf anderen Schulen waren, die haben das auch gehabt. Und ich dachte mir, es wäre so in Deutschland so verbreitet irgendwie. Das ist so ein ganz öffentliches, offizielles Dokument, das man bekommt, irgendwie Unterschrift vom Premierminister, irgendwie eines Rollbrettführerschein. Nee, der Bürgermeister von Kamen hat damals dann unterschrieben. So, zweite Aufgabe. Ich will, dass ihr ein Bild macht, ein Rollbrett, wo Stefan Titze auf dem Bauch drauf liegt. Und das als ganz offizielles Dokument geschaltet. Ihr kriegt heute ordentlich Hausaufgaben auf. Bereite euch mal drauf vor. Nee, wir werden den Stand-Up-Zug weiter verfolgen. Hier könnt ihr jetzt tatsächlich Zeuge gewesen sein, wie Stefan Teitzler den ersten Schritt in die richtige Richtung getan hat. Und in 20 Jahren, wenn er mal die Lanxess-Arena füllt, könnt ihr sagen, ich war dabei. Als Stefan Timbel das erste Mal tatsächlich das Mikrofon in der Hand hatte und gesagt hat, ich mach das. Ey, würdest du jemals die Lanxess-Arena vollfüllen wollen? Würdest du? Ach, ich glaube, das ist immer so eine Frage, weil ich glaube, der Mensch hat ja natürlich eine absolute unstillbare Gier innerhalb. Das ist wie, wenn ich jetzt frage, willst du 1 Million Euro? Dann sage ich ja, aber sobald ich die habe, will ich noch mehr. Ich glaube, so mit der Lanxess-Arena ist dasselbe. Du denkst dir immer, nee, das will ich gar nicht, weil da geht die eigentliche Kunst verloren, bliblablub. Aber wenn du halt in der Branche schon 10 Jahre bist und alles erreicht hast, und dann denkst du dir, okay, jetzt der nächste Schritt irgendwie das Stadion füllen und dann mal irgendwie der nächste Schritt mit dem Heißluftballon irgendwie und die Leute stehen alle im Vorgarten und hören mir zu. Oder halt irgendwie sowas in der Ecke, dass man da halt immer extremer macht. Oder sich ja irgendwie lebendig begraben Comedy macht oder halt irgendwie sowas, wo es dann halt einfach weitergeht und immer weiter. Ich glaube, man hatte einfach diesen Forscherdrang, man will immer weitergehen. Also ein Heißluftballon hat mich gerade beeindruckt. Ja. Die erste Comedy-Show auf dem Heißluftballon. Machen wir mal einen Podcast auf dem Heißluftballon? Vor 3 Leuten. Es ist sauteuer. Ich will das. Wie viel kostet das denn? Ich glaube, es ist auch teuer. 350 Euro. Also, die Spendenbuttons sind immer noch aktiv, Leute. Klingt als gäbe es keinen Morgen. Wir versuchen den ersten Podcast. Ich habe die auch übrigens fleißig wieder auf die anderen Folgen auch auf unsere Seite draufgeballert. Ja, es steht tatsächlich immer noch zur Debatte. Der erste, vielleicht sogar der erste. Oh shit, ey, wir müssen uns langsam mal anmelden für den Humorkongress. Der erste Stand-Up-Auftritt von Stefan Tizler, vielleicht sogar auf dem Humorkongress Basel. Ihr könnt dabei sein. Das beste Publikum, wo man total gut mit Tinder-Gags und so kann man sehr gut mit ihr voran. Könnt dabei sein, wenn Stefan Tizze das erste Mal auf der Bühne steht. In Basel Ende September, ihr könnt euch noch anmelden. Wir sind dabei, wir machen auch das erste Hörertreffen. Ich würde uns da anmelden. Und dann war das so eine ganz fiese Tabelle. So eine ganz fiese Tabelle, wo die dann geschrieben haben, ja, wenn man sich bis zum 25. August anmeldet, kostet das so und so viel. Wenn man bis September wartet, kostet das so und so viel. Und es wird immer rapide teurer. Und irgendwann bezahlt man so unfassbar viel Geld. Willst du damit sagen, dass du die Spenden unserer Hörer, die treu umgehen, sage ich, dass du einfach faul bist. Ich glaube, noch nie hat sich jemand in so kurzer Zeit so unbeliebt gemacht, wie Stefan Tizze gerade eben, der zugegeben hat, dass seine Faulheit dafür verantwortlich ist, dass wir eure Spenden verbrennen im Endeffekt. Ich bin das Schlechteste. Wow. Nicht. Ich bin der schlechteste Spendenverbrenner, auch weil ich öffentlich zugebe. Einfach so dann im Nebensatz. Das stimmt, das ist wirklich, aber das ist wirklich so, das müssen wir echt mal aufpassen. Vielleicht sollten wir da einfach mal relativ schnell reagieren. Wir wurden in diesem Moment geflattert. Bock auf eine Anekdote? Ja, hau raus. Die Podcast-UFO, das Podcast-UFO, Anekdote. Ich war letztens einkaufen und ich ging einfach mal ganz gerne einkaufen in Berlin im Kaufhof am Alexanderplatz, weil da gibt's eine riesengroße... Moment, du änderst immer wieder, wo du deine Lieblingseinkaufsstelle. Einmal ist es Hit, einmal ist es nochmal. Verschiedene Tage, verschiedene Einkaufszentren. Und manchmal habe ich einfach Lust auf Exotik, auf eine riesige Auswahl, auf Dinge aus Fernost. Kaufhof, aus auf eine Riesenauswahl an Koffern, Parfum und Spiegeln. Ich habe mich schon so oft mit dem Spiegelkabinett verlaufen, einfach weil ich nicht wusste, wo ich bin. Und ich lag auch schon ein paar Mal dann im Bett und dachte mir einfach, schönes Bett. Wenn die Pointe ausbleibt. Roman in 3 Akten. Nee, und da gehe ich immer durch Lebensmittelabteilung und gucke, was es so alles gibt. Und da gibt es auch manchmal so diese Früchte, wo dann mal so saisonale Angebote sind. Und da gab es so eine Frucht. Und zwar war das eine Mischung aus Birne und Melone. Stefan goes skins. Er hat gerade den Popschutz entfernt. It's getting real. Shit's getting real. Wenn ihr das Regelbuch sucht, es ist im Mülleimer. Ich rede ohne Popschutz ins Mikro. Fuck you, Welt. Nimm das, Gesellschaft. Sehr gut. Da gab es eine Frucht, das ist eine Mischung aus Melone und Birne. Birne. Eine Belone. Hat die auch diese lustige Form der Birne beibehalten? Ja. Nee, es war das Beste komisch. Aus der Birne, nur und das Schlechteste aus der Melone. Ja. Und ich dachte mir, ich hasse Melonen und liebe Birnen. Das wird ein mittelmäßiges Erlebnis, auf das ich Bock habe. Und deswegen habe ich wieder welche geholt. Ich habe mir ein paar andere Sachen gekauft. Und da stand dann auch so ein Zettel dabei, was es alles ist und Informationen alles. Und dann war ich an der Kasse und habe so ein paar Sachen gekauft. Und die Kassiererin hat dann in ihrem Buch geguckt, weil sie nicht wusste, was das für Früchte sind. Und dann standen hinter mir wie immer irgendwie 5 Leute, die irgendwie nervös waren, vorbei wollten. Und die dann so, ja, was ist denn das für eine Frucht? Und ich so, ich habe keine Ahnung. Und wirklich alle. Aber du wusstest genau, was es war. Es ist eine Melone. Nee, ich hatte es zu dem Zeitpunkt vergessen, so. Tatsächlich. Ich hatte es irgendwie einfach nur geguckt, so, ach, kenne ich nicht, noch nie gesehen. Genommen. Und es ist so lustig, weil fünf Leute hinter mir gucken mich an mit dem, ja, warum kaufst du es dann, Blick? Einfach so dieses. Also, ich hatte kurz so eine Massendiskussion entstanden. Nein. Was kann das sein? Aber und wurden so ein Professor gerufen, der genau bestimmen sollte, was das ist. Aber ist so gut, wenn du was kaufst und die Leute fragen dich, ja, was ist das denn? Und du sagst, ich weiß es nicht. Wo tatsächlich die sehr berechtigte Frage in der Luft liegt, ja, warum gibst du dann Geld dafür aus? Und das war dann auch echt unangenehm. Und ich so, ja, ich weiß nicht, ihr wisst ja, was es kostet. Nee. Und dann musste sie nochmal zurücklaufen und musste das Ding suchen. Und ich wusste halt auch nicht mehr, wo es war. Und ich stand da halt die ganze Zeit alleine an der Kasse und fünf Leute hinter mir mit diesem du Depp-Blick einfach. Was soll das? Das ist auch so gut. Das kann man niemandem mehr klären, warum man etwas kauft, von dem man nicht weiß, was es ist. Guck mal, zu deiner Frage eben. Muss man rausgehen und was erleben? Ja, aber kann man da ein Stand-Up-Programm draus machen? Klar. Nein, da kann man vielleicht einen Sticker machen, irgendwie einen Verkehrswimpel bedrucken lassen mit der Story oder so. Aber das ist nicht für Stand-Up geeignet. Ich glaube schon. Das kannst du auf einen Bleistift also und irgendwie verteilen. Ich habe mich eben herrlich amüsiert im Kopf. Also ich glaube schon, dass es lustig ist. Das war das Podcast-UFO-Anekdote. Anekdote. Erinnerst du dich vor zwei Folgen, da habe ich Ukulele gespielt. Ukulele. Ja. Und da ist mir was bewusst geworden. So habe ich dann vom UFO habe ich dann so gespielt, sehr laut noch und danach auch. Und habe mir dann vorgestellt, wie Nachbarn bei mir klingeln und sich darüber beschweren, dass ich laut Ukulele spiele. Ja. Ich habe mir das vorgestellt und ich war richtig sauer auf die Nachbarn. Es ist nie passiert, aber ich hasse meine Nachbarn. Nur weil ich mir andauernd so Dinge vorstelle. Das frage ich mich nicht. Passiert dir das auch manchmal? Dass du die Dinge vorstellst, die passieren könnten. Ja, und es ist dann so weit reinsteigert, dass man die Leute tatsächlich, es echt wird. Es wird echt. Auch so Dinge, zum Beispiel, dann war meine Eltern mal zu Besuch bei mir in der Wohnung und dann war draußen, ging der Nachbar lang und dachte, ja, ich hasse den. Und meine Eltern haben gefragt, warum denn? Und wieso? Und ich wusste es nicht, ich hatte einfach keine Antwort drauf. Weil ich mir die ganze Zeit in meinem kranken Kopf, ich weiß nicht, liegt daran, dass man alleine wohnt, ich weiß es nicht. So ging der Holocaust los. Ja, so hat das angefangen. So. Ja, ohne Scheiß. Du bist raus hier! Warum? Ja, ich habe Ukulele gespielt und dann habe ich mir vorgestellt, dass er sich beschwert. Ja, okay, gut. Okay. Aber dann weg mit dir. Das ist ein Grund. Ja. Und es geht sogar so weit, wo du gerade einkaufen sagst, ich gehe auch immer einkaufen. No shit. Nee. Und dann, Alter, jetzt kommen die Geheimnisse raus. Und dann steht vor meinem Rewe des Vertrauens, steht dann immer ein Bettler, der dann immer Geld will. Und ich gebe dem nie was. Aber ich stelle mir sehr oft vor, dass ich ihm etwas gebe und er sich mit mir freut. Und ich bin stolz darauf. Ich bin so ein riesen Arschloch einfach. Ja. Und dann denke ich mir auch so, nur weil man, vielleicht ist es einfach so, nur wenn man etwas nicht erreicht hat, das ist doch kein Grund, sich darauf nicht stolz zu sein. Absolut. Einfach. Und tatsächlich, ich glaube, das ist auch der Vorteil von großer Vorstellungskraft, dass du einfach deine Realität ändern kannst. Also was ich auch ganz gern mache, ist so Tagträumen. Du hast dich dünn gedacht und das ist ja. Aber das, wenn ich irgendwie zum Supermarkt gehe oder so, einfach das einzige Beispiel, das wir haben, was wir so machen. Unser Tag, wir sitzen rum, wir stehen auf, sitzen rum und gehen immer mal einkaufen. Genau. Aber wir denken, fuck, wir hatten jetzt vier Beispiele, was man so macht, weil jedes Mal einkaufen gehen. Und da mache ich immer so Tagträume. Meine Tagträume sind immer, was würde ich machen, wenn ich drei Wünsche zur Verfügung hätte? Was würde ich machen, wenn ich im Lotto gewinnen würde? Was ist deine Superkraft, die du dir wählen könntest? Genau. Wenn ich fliegen könnte, mache ich immer. Was würde ich dann machen, wenn ich fliegen könnte? Und zum Beispiel, wenn ich was ich im Lotto gewinnen würde, was ich mir dann alles kaufen würde und so, wie ich das Geld anlegen würde und alles. Und dass ich dann auch manchmal zum Supermarkt gehe, irgendwie einen anderen Supermarkt mal besuche, weil ich mehr einkaufen kann. Und irgendwann dann gucke ich so und dann irgendwann denke ich mir das komplett durch und denke mir alles im kleinsten Detail aus und dann kaufe ich gerade ein und dann sehe ich irgendwie, will ich irgendwas kaufen und dann denke ich mir, oh, das war recht teuer und dann denke ich mir, ah nee, ich habe ja im Lotto gewonnen, das passt schon. Und für einen kurzen Moment so, hast du gerade wirklich dir selber eingeredet, dass du wirklich im Lotto gewonnen hast? Ja. Also, wie bescheuert bist du denn? Naja. Aber das ist, glaube ich, das, dem wir verfallen sind. Wir leben sehr in unseren Gedanken. Das ist, glaube ich, auch was Stand-Up-Comedians halt generell oft haben, oder Comedians. Ja. Die denken einfach sehr oft über Dinge nach. Und ich bin auch so ein Grübler. Und ich grübel sehr oft Dinge. Und dann irgendwann denke ich mir auch, ist es jetzt passiert? Damals? Hast du wirklich die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht? Oder hast du es vielleicht nur ausgedacht? Ja, da vor allem auch so, dass wir uns ja so intensiv mit irgendwelchen Medien beschäftigen, dass man auch manchmal nicht mehr weiß, ob einem Dinge selber passiert sind oder ob man sie in einem Film gesehen hat. Oder in einer Family Guy-Folge. So, ey, damals, als unser Hund vom Auto überfahren wurde und dann haben wir uns einen neuen Hund gekauft und er wurde am ersten Tag direkt wieder vom Auto überfahren. Nope, nehme ich zurück. Das war eine Folge Simpsons. Aber auch so Dinge. Und was machst du so beruflich? So meine Anekdoten erzählen. Aber auch so Dinge, die nicht wirklich passieren können, sondern die nur in Animationsserien passieren können. Ja. So, dann kam ein großes gelbes Hühnchen, mit dem ich dann gekämpft habe. Ja, oder auch so Zeitsprünge. Und drei Wochen später dann. Ah ne, es klappt nicht. Funktioniert nicht. Es geht nicht. Aber ich glaube, der Kreativität liegt ja generell eine Neugier zugrunde. Kreativität beginnt ja immer mit, was wäre, wenn? Was wäre, sehr wenn gut. Ein Mann in seiner... Lass uns so mal auf RTL eine Show nennen vielleicht. Genau, was wäre, wenn ein Mann in seiner Midlife-Crisis plötzlich Crystal Meth kocht und ins Drogenbusiness einsteigt? So, du verbindest zwei Dinge, die nicht zusammenpassen und lehnst dich dann zurück und guckst einfach, was passiert. Das ist im Grunde Kreativität. Und das ist ja auch irgendwie, wo Humor herkommt. Und eine Schaffenskraft ist eine Neugier. So, wie sind die Dinge aufgebaut? Genau, oder wie wären Dinge, wenn sie übertriebener wären? Das ist ja die einfachste Frage. Genau, wenn man einfach Dinge wechselt. Wenn man einfach sagt, okay, Dinge, die wir von einer Situation kennen, übertragen wir auf was anderes. Ja? Genau. Und sowas. Oder auch so ein Auge fürs Detail. Ich habe mir zum Beispiel letztens eine Dokumentation über Haie gesehen und da ist der Hai immer wieder so aus dem Wasser rausgesprungen und hat nach der Kamera geschnappt oder so. Und da habe ich gesehen, dass der Hai ja ein riesiges Maul hat, jetzt nicht nur von den Zähnen her, sondern auch ein riesiges... Wow. Erkenntnisse also, mit Florentin Will. Es gibt noch Karten. Der Hai hat ein großes Maul. Es gibt noch Karten für meine Tournee, Leute. Noch sind sie nicht ausverkauft. Und vor allem, also nicht nur von den Zähnen her, sondern auch vom Volumen des Mundraums. Und dann dachte ich mir, wenn so ein Hai im Wasser durch die Gegend schwimmt, hat er ja Wasser im Mund. Oder? Noch schlimmer, er hat Salzwasser im Mund. Aber er hat ja in seinem Mund keine Luft. Und ich dachte mir, wenn ich mir so einen Fisch vorstelle, denke ich mir, der hat halt wie ein Mensch, irgendwie schwimmt durch die Gegend, aber der schwimmt ja sein ganzes Leben durch und hat Wasser im Mund. Das ist ja total verrückt. Da bin ich noch nie drauf gekommen. Für mich verändert das alles in der Welt der Fische, weil ich denke mich sehr oft in Fische hinein. Und du musst dir vorstellen, dass die konstant Wasser im Mund haben. Immer. Weil die haben so oft, wie wir Wasser im Mund haben, haben die einfach Luft im Mund und ansonsten immer Wasser. Und die haben auch immer Wasser vor den Augen. Ja, und in den Ohren. Und ständig. Ich weiß auch nicht, also hattest du auch früher Schwimmunterricht? Ja. Und das Schlimmste fand ich, dass man halt immer Chlor in den Augen hat. Ja. Und die haben halt immer... Die haben nie Chlor in den Augen. Fische haben nie. Ja, aber die Frage ist, wo ist jetzt der Witz, fragt ihr euch, liebe Zuschauer. Und da kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Aber hast du diese Details? Nee, aber ich bin eben hierher gefahren mit der U-Bahn. Und dann hat jedes Mal begegne ich diesem einen Mann, der auch so ein Penner, glaube ich, der halt einfach, Bettler, du hast das beste soziale Umfeld. Einfach. Ein Obdachloser, der immer seine Obdachlosenzeitung verkaufen will. Und wir kennen uns schon und er weiß schon, wie immer, ich will es wie immer nicht. Weil ich will die Zeitung stell dir mir aber vor, dass ich ein guter Mensch bin und ihm helfe. Ja. Und dann hat plötzlich ein, wie es in Köln so ist, die Leute werden angesprochen. Und jemand hat ihn angesprochen und plötzlich war die ganze U-Bahn, alle haben vorher diese Zeitung abgelehnt, aber plötzlich war die ganze U-Bahn still. Und wollte wissen, was er zu sagen hat. Plötzlich war die ganze U-Bahn still und hat dem Mann zugehört, der den Obdachlosen angesprochen hat. Und mir auch fragt, ich fand das lustig in dem Moment, weil... Du hast laut gelacht, ja. Ich saß da, genau. Also auch Dinge positiv sehen. Ich habe nicht die Zeitung nicht gekauft. Ja. Ich hätte auch was viel Schlimmeres machen können, hier sagen, nein, die Zeitung will ich nicht. Hätte ich auch so reagieren können. Ich hätte es auch viel schlimmer machen können. Also, die einfach nur abzulehnen höflich, ist ja noch wirklich was Freundliches. Ja. Eigentlich. Aber das fand ich auch so lustig, dass man einfach, also anscheinend ein unfassbarer Markt dafür ist, Gespräche mit Obdachlosen zu führen. Kleiner Tipp für euch da draußen. Macht einfach mal einen Podcast mit einem Obdachlosen. Habe ich mir überlegt, als Setting für eine Serie, dass man eine Serie in der Welt der Obdachlosen macht. Ist, glaube ich, ganz geil, weil da gibt es natürlich auch wahnsinnig viel Kriminalität und so. Und halt so ähnlich wie Breaking Bad. Ja, aber die sind nicht gebildet und dann sind die Gespräche so ganz komisch und so langweilig. Und auf Polnisch hauptsächlich, man versteht kein Wort. Weil die sich nicht ausdrücken können. Das ist ein bisschen lame. Natürlich schlecht. Ja, man kann hier vielleicht so ein Tanztheater, Pantomime draus machen kann. Das ist vielleicht was anderes. Oder zum Beispiel, ich dachte mir, die Vorstellung davon, dass die Alliierten Berlin einnehmen im Zweiten Weltkrieg und dann irgendwie die ganzen Nazis festnehmen und dann zwei Soldaten halt irgendwie dann irgendwie in so einen Raum reinbrechen und dann sind halt die ganzen Sekretärinnen und irgendwie, ja, Sekretärinnen verhaften wir jetzt auch, weil sind ja auch Nazis irgendwie und dann, okay, die Diener, die ihn ins Wasser gebracht haben, sind ja auch irgendwo Nazis, machen die nächsten... Also, was ist denn für eine Vorstellung? Ja, aber muss sich halt überlegen, so, wer ist jetzt wirklich verantwortlich hier? Ne? Ja. Die Soldaten sind per se verantwortlich, Offiziere, Hitler, Politiker, alle verantwortlich, aber wie weit geht man? Und dann, okay, ja gut, die Kinder, sollen wir die auch verhaften? Und dann nächste Tür geht auf und da ist Hitlers Hund. Und sie überlegen sich, naja, rein theoretisch hätte er den Holocaust verhindern können. Also eigentlich... Na, also die sich dann so überlegen, so... Wäre Hitler allergisch gegen Hundehaare, ja, sähe das Ganze jetzt ganz anders, ja, aus. Ja, nee, aber die, so zwei verunsicherte Soldaten, die sich überlegen, so, sollen wir jetzt den Hund auch verhaften? So, wie weit geht das hier? Weil wir haben gesagt, alle Nazis verhaften. So, und sollen wir den Hund verhaften? Und dann irgendwie Tag 3 vor Gericht, der Hund, die internationalen Berichterstatter sind außer sich, der Hund hat noch nicht mal die Uniform abgenommen. Er ist tatsächlich Nazi. Er hat immer noch dieses Hakenkreuz-Brandzeichen in seinem Fell. Ja, ja. Hätte auch mal ablegen können vielleicht. Ja, jetzt dachte ich irgendwie, man kann ein Wortspiel machen, irgendwie tausendjähriges Fell oder sowas, aber ich hab's zum Glück nicht gesagt. Nein. Du kannst es nicht dann so doch sagen. Du kannst das es nicht so. Nicht. Du kannst es nicht. Ja, du, ja, hast gerade so ein, du hast gerade so ein Großmembran-Mikrofon. Ja. Ohne Ständer, also so nur mit dem Stab in der Hand. Du läufst so Freddie Mercury-mäßig die ganze Zeit hier durch den Raum. Was mich ein bisschen verunsichert, ja, und mich ein bisschen nervös macht. Es ist ein bisschen wie, so wie eine Selfie-Stange, nur mit einem Mikrofon. Und andersrum. Wir schicken euch ein Bild. Oder nicht. Oder schneiden den Teil vollständig raus. Oder schneiden die letzten 20 Minuten raus, einfach. Nee, bei mir ist aufgefallen, der Mensch ist ja an der Spitze der Evolution. Das ist mir aufgefallen. So, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Das ist mir danach aufgefallen. 50 Fun Facts mit Stefan Teitel. Das ist mir aufgefallen, nachdem mir aufgefallen ist, dass Fische ja immer Wasser im Mund haben. Und zwar gab es dann... Ich glaube, viele Menschen waren nicht bewusst, dass Fische konstant Wasser im Mund haben. Schreibt es in die Kommentare. Selbst einige Fische haben ja erstaunt diese Folge gehört. Ja, haben außer die Wasser runtergeschluckt. So, was? Haben sich verschluckt? Können Fische sich eigentlich verschlucken, wenn sie so viel... Das sind wieder die 5 Minuten, die wir euch Zeit lassen, um darüber nachzudenken. Zu googeln, ja, die Google-Pause. Sollen wir mal einführen vielleicht, eine Google-Pause? Ja. Also eine Klo-Pause, wo man so eine Knäckebrot-Ess-Pause. Genau. Ich stelle mir mal die Zuschauerin so vor, wie sie zu Hause ist mit einem Knäckebrot in der Hand und immer so weiter, ich kann nicht mehr, ich muss dieses Knäcke. So. Der nächste Gag ist bestimmt nicht so gut. Okay, jetzt redet Stefan wieder, jetzt habe ich vielleicht eine Chance. Und ach, nein! Und sie lachen. Oh nein, ist weg. Nee, aber mir ist aufgefallen, dass die Menschen an der Spitze der Revolution sind. Ja. Als ich ein Video gesehen habe von einer Schildkröte, der eine GoPro aufgesetzt wurde. Und die durchs Wasser geschwommen, ja, ist, ne? Ja. Wo ich mir denke, was glauben Menschen, was sie da sehen? Ja. Das ist einfach... Die sehen wahrscheinlich das, was sie bei den anderen 12 Tieren gesehen haben, denen die auch mal eine GoPro auf den Rücken genäht, ja, haben. Und erstmal frage ich mich, nehmen die Menschen das da wieder weg oder schwimmt die ihr Leben lang mit, ja, der GoPro darum? Gute Frage. Und wie reagieren andere Schildkröten auf die? Und dann würde ich gleich den Satz... Hast du abgenommen, Gary? Irgendwie siehst du anders. Irgendwas... Meine Frisur? Irgendwie sieht das irgendwas anders. Irgendwie so. Und er so, nee, weiß nicht. Irgendwie... Ich dachte gerade, du fragst wirklich mich, ob ich abgenommen habe. Markus, das sind auch so Dinge, allein durch diesen... Acting! The art of acting in theater! Allein to turn reality, ja, into an illusion! Florentin, that is my craft! Florentin hat an dieser Stelle noch 15 Minuten. Jetzt sind alle wieder wach. Ich weiß nicht, was es ist. Alle, die jetzt das Podcast-UFO zum Einschlafen verwenden, was eigentlich Schwachsinn ist, sind jetzt aufgewachsen. Ja, mach weiter. Aber allein der Gedanke daran, ja, dass du gerade gesagt hast, dass ich abgenommen habe, hat mich schon wieder froh gestimmt. Das, ja, genau. Das und jetzt gleich, wenn wir essen gehen, denkst du dir, ich kann was essen, ich habe abgenommen. Was vollkommene Leichtgläubigkeit. Was der Grund ist, warum wir kontinuierlich unser Leben versenken einfach. weil wir auch denken, selbst wenn es uns scheiße geht, wir denken uns die Welt, wie wir sie wollen. Ne? Also das ist ja auch so, dass man damit eigentlich vollständig immun ist. Weil Leute, man weiß, die immer sagen, das Glas ist halb voll, werden wahrscheinlich an Dehydration sterben. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, das sind so Sätze, die einfach klug klingen, aber nicht klug klingen. Ja, komm. Die trinken zu wenig. Ist vielleicht ein Tweet drin, weiß ich nicht. Aber ach so, die immer denken, es sei mehr drin, als es ist. Ja. Ja, muss man anders formulieren. Ja, ja. Schreibt's auf ein T-Shirt und schickt's uns. Machen wir heute Abend. Nee, aber ich würde dir gerne den Satz so formulieren, dass die Lebewesen an der Spitze der Evolution stehen, die anderen Tieren eine GoPro so umbilden. Das ist auch, glaube ich, die Definition von Herrenrasse. Ist, sobald du eine GoPro auf die andere schnallst, hast du es geschafft. Ich glaube, Darwin hätte uns selbst gelobt. Ja, Darwin hätte gesagt, nice. David hätte es, unser Kumpel. Ja, aber tatsächlich, es ist sehr beruhigend, sich diese Schildkröte anzuschauen. Und wie lange geht denn die Folge eigentlich? Wie lange? Sag mal, 5 Minuten, was ist denn hier los? Ich fand es tatsächlich sehr entspannt, dieser Schildkröte zuzuschauen. Ich hatte aber echt ein schlechtes Gewissen wegen Datenschutz ein bisschen. Weil ich mir dachte, was, wenn die sich jetzt eine Folge Friends anguckt? Ja. Was mal? Ja, tatsächlich ein Problem, ja. Urheberrecht. Oh scheiße, sie hört Nirvana. Fuck, Leute, wir haben die Rechte nicht. Nehmt den Stream runter. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Es ist extrem schwierig, das in Stand-up einzubauen, wenn man 8 Minuten lang davor trocken erklären muss, was jetzt gerade im Test war. Da habe ich auch Angst vor. Ja. Also 46 Minuten musst du da hinleiten. Deswegen, und dann ein okay. Deswegen trag ein lustiges T-Shirt, damit die Leute in den ersten 30 Sekunden schon mal nur über das T-Shirt lachen, während du schon mal anfängst, den ersten Gag aufzubauen. Ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Ja. Aber man, nicht schlecht. Nicht schlecht. Hat mir gut gefallen. Ja, doch. Wird doch. Es wird langsam. Es wird langsam, ja. Das ist unsere 30. Folge, oder? 29. Folge tatsächlich, glaube ich, oder? Nee, 30. Ihr wisst jetzt schon mehr als wir. Wir gucken kurz nochmal 5 Minuten nach, um es ein bisschen spannender zu machen. Ja, ich finde auch so Podcasts gut, die immer auch beim 10. Mal, wenn sie es machen, immer noch Spannung aufbauen, was das Thema der Sendung ist. Wenn das Thema der Sendung immer im Titel des Podcasts steht. Und sie immer ja, so. Ja, das sind selbstsüchtige Menschen. Ja, worüber reden wir heute? Wir geben euch mal einen Tipp. Es hat was mit Science Fiction zu tun. Aber es ist ja Star Wars Teil 3 von 5. Und es hat auch ein bisschen was mit Licht zu tun. Ja, und wir sind so, hallo, was ist ein Star Wars Podcast? Es ist da, worüber reden wir? Im Hintergrund läuft die New Hope Soundtrack. Wovon redet ihr? Was ist hier los? Und so, und einfach 20 Minuten lang einfach, oh, ja, es kommt auch ein großer Bär drin vor. Ja, das ist eine fehlende Empathie. Die haben wir aber auch. Also wir haben bei OEP auch irgendwie 10 Minuten lang darüber geredet. Ja. Jetzt kommt durch die Tür rein. Wer kommt denn da rein? Und dann folgt einfach Olli P. Und in 10 Ankündigungstexten stand Olli fucking P. ist zu Gast. Ja. Aber das, man denkt da nicht dran. Man denkt nicht weit genug. Das ist schon okay. Ah, Leute. Ich glaube, es tut dem Podcast gut, wenn wir in einem Raum sind. Also ich finde, das merkt man heute. Ich habe Spaß heute. Zum ersten Mal habe ich Spaß dabei. Aber willst du berühmt werden? Hast du Angst vor dem Ruhm oder bist du da gewappnet? Ich glaube, dass Leute, die berühmt werden wollen, Angst vor dem Ruhm haben. Wenn du, also angenommen... Der Frage geschickt entgehen. Du träumst ja wahrscheinlich auch mal, du fantasierst ja in Tagträumen auch manchmal, dass du eine Frau kennenlernst, ne? Irgendwo. Ich finde es immer noch sehr unrealistisch. Extrem unrealistisch. Ich kann mir Frauen nicht vorstellen. Ich denke mir, ich gehe zurück zur Science-Fiction-Vision, die scheint... Manchmal haben die Frauen auch Fell. Ja, genau. Sitzt in einem X-Wing, sagen wir, das ist nicht das richtige Getriebe. Sagt man X-Wing? Ich vertraue dir ja dann immer, weil du so englisch ein bisschen versierter bist. Sagt man X-Wing? Ja, ich würde sagen, bei Wing würde man dann schon... Also wenn dann X-Flügler, kann man sagen, oder X-Wing. Aber X-Wing finde ich dann schon ein bisschen komisch. Und ich frage dich mal, willst du... Also wir haben jetzt das Podcast-UFO. Und angenommen, du lernst eine Frau auf einer Party... So, das ist das Podcast-UFO. weiß ich auch nicht, was hinführt. Einmal probieren. Würdest du wollen, also du lernst eine Frau auf einer Party kennen, würdest du wollen, dass sie schon das Podcast-UFO gehört hat oder nicht? Nee. Also allein, ich finde, das hat er auch mal, weiß ich nicht, wer es gesagt hat, aber irgendwer hat mal gesagt, dass man vor Kritik kann man sich ja schützen, vor Lob ist man machtlos. Und das stimmt ja auch. Also man, naja. Oh, das ist wie ein Butterkeks auf meiner Zunge. Ein bisschen Flo, der hat gerade sein Shirt ausgezogen. Aufgegessen. Ist wie, weil er irgendwie Butter auf der Zunge ein bisschen Hunger bekommen hat. Ich finde aber, nee, ich finde das nicht gut. Es ist ja auch bei dir so, wenn du einen Fan triffst. Einer deiner vielen Fans. Ja, trifft. Aber auf der anderen Seite denkt man sich, ich meine, du kommst ja ganz gut rüber im Podcast. Hier ist so mehr oder weniger eine Comfortzone. Die Wahrscheinlichkeit, dass du hier... Das ist das Gegenteil einer Comfortzone. Man ist eine Stunde lang unter Beschuss und muss abliefern. Extrem heiß. Naja gut, aber ich sag mal, du bist wahrscheinlich hier irgendwie entspannter und lockerer, als wenn du direkt vor der Frau stehst und mit ihr reden und performen musst. Und deswegen denkt man sich, okay, die weiß, dass ich was drauf habe. Nee, ich will aber dich rumbekommen. Und deswegen habe ich immer mal den Vorwand, einen Podcast mit dir zu machen. Der Langzeitplan, ja. Jetzt zum Beispiel, gestern ist mir was total Unangenehmes passiert. Und zwar ist es ein... Du stellst immer Fragen. sagen, um dann zu deinem Thema einzuleiten. Das ist ganz interessant. Ich will wissen, wie du es siehst. Ich werde nicht erst meine Meinung sagen und dann deine Meinung fragen, sondern erstmal, wie du es machst. Weil es ist echt unangenehm, weil ich freue mich ja, wenn Leute wissen, was ich mache und mich schon so ein bisschen kennen, weil ich habe immer das Gefühl, ich kann mich sehr schlecht verkaufen. Und deswegen erlebst ja nicht viel anderes. Also du wirst ja eh zu dem Thema kommen. Ja, absolut. Und dann ist es glaube ich auch cooler, wenn jemand anderes sagt, oh, du bist ja berühmt und bist im Fernsehen, erzähl mal was davon. Absolut. Als wenn du selber anfängst zu erzählen, übrigens, ich bin Star. Und es ist immer so gut, weil ich mag es immer, wenn man irgendeine Möglichkeit findet, diese Smalltalk-Barriere zu durchbrechen und gleich über interessante Themen zu sprechen. Zum Beispiel auf Tinder mache ich schon in meinem Beschreibungstext Gags, damit ich schon mal die Leute aussortiere, die keinen Humor haben. Da steht dann irgendwie zum Beispiel 3,5 Zentimeter pure Lust oder sowas da, wo ich mir denke, ich glaube, da wird einfach wahnsinnig viel, es wird immer weniger, glaube ich. Deswegen, Ladies, ich muss mich ein bisschen beeilen. Das wird nicht einfacher. Und deswegen, um dich schon mal auszusehen. Aber zum Beispiel ist gestern eine sehr attraktive... Es wird immer ein bisschen lustiger, dass du immer ein bisschen mehr Frauen aussortierst. Ja, genau. Nee, ich habe nur... wie könnte man denn machen? Ich habe nur einen kleinen Penis, um meinen Porsche zu kompensieren. Ah ja, gut. Also, ist okay. Den könnt ihr haben. Könnt ihr so haben. Gib ich euch. Ich schmeiß einen Gag raus, umsonst hier. Nämlich hat tatsächlich eine relativ attraktive Frau angesprochen und hat gesagt, hey, ich find deine Tweets total gut. Wollte ich nur sagen. Ciao. So. Und dann war ich in der Situation. Tschüss. Ich wollte mich eigentlich mit ihr unterhalten. Ruhig meinen BH. Ich wollte mich eigentlich mit ihr unterhalten und sie kennenlernen. Ich kann jetzt aber nicht mehr mit ihr sprechen, weil das total erbärmlich wirken würde, wenn sie mir gerade gesagt hat, so ein bisschen ehrfurchtsvoll, so, hey, ich finde es total geil, was du machst, ich will dich gar nicht länger stören. Und dann sagst du, nee, ich will doch mit dir reden. Bitte, ich will auch gar nicht länger mit dir reden. Ich will mehr von deiner Anerkennung, bitte. Und es ist echt eine Situation, wo jeder andere hätte normal mit der Person reden können und ich nicht. Also, damit es nicht falsch rüberkommt, sowas passiert extrem selten. Sowas passiert vielleicht alle 2 Monate mal. Das ist nicht so, als würde es ständig passieren. Ich will nicht, dass ihr mich so als unantastbaren Typen kennen. Ich bin ein Typ zum Anfassen, das wisst ihr, das kennt ihr mich. Die meisten Zuhörer kennen mich ja, sind mit mir verwandt, deswegen ist es ja alles in Ordnung. Leute, ist euch schon mal aufgefallen, dass, wenn ihr euch übergebt... Das ist der Moment, wo er sein Gags-Dokument aufgemacht hat. Warte mal, ich habe jetzt auch ein Gags-Dokument. Wollen wir mal kurz ein Gag-Battle raushauen? Nee, ich will ja noch als Tweet raushauen. Du machst es doch eh nicht. Und die sind doch alle nicht gut. Du haust sie eh nicht als Tweets raus. Ich nehme mir mal vor, du haust jetzt mehr Gags raus, dann ist es egal, wenn einer mal scheiße ist. Ja. Weil du haust ja sehr viele raus. Und dann ist eher so dieses Quantitätsding. Und wenn da mal ein paar gut dabei sind und vielleicht triffst du auch, du streust quasi so Schrotflintenmechanik. Du triffst halt irgendwann mal irgendwessen Humorzentrum. Aber das mache ich dann meistens nicht. Meistens denke ich dann doch, du hast eine gute Deckkrieg aus, mit denen du es ist halt auch wieder die Frage zwischen Fabriktheorie gegen Katzentheorie. Das, also, wird man Fabriktheorie lustiger gegen Lichtschalter-Team. Wird man lustiger, je mehr Gags man hat? Oder hat man ein limitiertes Gag-Quantum? Sodass wir vor der Sendung sagen, hey, mach jetzt keine Gags, sonst hast du im Podcast weniger. Oder je mehr Gags du letztendlich machst, desto besser wird deine Fabrik, weil mehr Gags deine Fabrik durchwandern, desto ist besser werden anderes, Gags danach. Ist da noch was anderes? Ich bin da ja eher so wie so ein Bewerbung, so ein Curriculum, so ein Showreel, gagtechnisch, wo man einfach die besten Sachen drin haben will. Und so ein Gespräch ist ja natürlich lustiger, je mehr Gags man raushaut. Da ist auch die Chance dabei. Klar, aber lustig ist halt an größer. Fehlern und an Scheitern lernst du natürlich auch. Und auch wenn du schlechte Gags raushaust. Und sauer macht lustig. Ich meine, bei dir ist es mittlerweile so, dass du vor Angst, schlechte Gags zu machst, gar keine mehr machst auf Twitter. Oder halt kaum noch was. Und wo ich wirklich mir Sorgen mache und mir denke, ist das nicht die falsche Herangehensweise. Ich hätte mir auch noch nicht Sorgen gemacht um dich, weil du einfach plötzlich so 10 Minuten hattest, wo du Milliarden Tweets rausgehauen hast, wo die keiner mehr folgen konnte. Und mir auch dachte, was ist jetzt Endzeitstimmung, will ich dich nachher umbringen oder so, was ist jetzt los? meine Legende noch zu Ende führen. Ich habe tatsächlich Tweets nach meinem Tod gescheduled. Wenn ich jetzt sterbe, auf Twitter ziehe ich weiter. Das ist ja eine großartige Idee. Ja, ich habe Tweets, ich glaube, in 50 und in 100 Jahren habe ich Tweets gescheduled. Das heißt, ist einfrieren aufhören für dich so ein Ding? Also, so ein Ding. Punkt. wo man sehr schnell sagen kann, nein, ohne zu überlegen. Man kann direkt nein sagen. Ist einfach so ein Ding. Ja, nee, aber. Einfrieren habe ich nicht vor. Ich habe es auch nicht überlegt. Warum ist einfrieren bei dir so ein Ding zu fragen, als wäre das wirklich so eine Diskussion, die man stellt, die man voraussetzt. Aber bei mir ist es, glaube ich, dann, ich werde mich, glaube ich, einfrieren lassen, so im Alter von 80 oder so. Hm. Und dann halt soll ich mich auffrieren, auftauen, wenn ich halt irgendwie, wenn man die Technik dafür hat und so, das machen kann. Das ist doch geil, dann kannst du in der Zukunft gucken, wie es da aussieht und so. Glaubst du, es ist unangenehm für Annette Frier, wenn sie sich einfrieren lassen will, dass es ein unangenehmes Gespräch ist? Guten Tag. Ja, in der Zukunft. Ich habe mich dazu entschlossen, ich will mich einfrieren lassen. Ja, Frau Frier. Ach, wegen dem Namen jetzt. Ja. Die letzten 10 Minuten des Podcasts sind immer ein bisschen schwierig, das weißt du. Was? Ich dachte, wir wären jetzt locker schon drüber. Nee. No. Das sind immer die Knaller. Es geht weiter. Es geht weiter. Ja, vor allem, man würde in anderen Situationen sowas sagen. So, wie, was, noch 10 Minuten? 10 Minuten muss ich noch mit dir reden? Och, was soll das denn irgendwie? Ja, aber sobald man eine Zeit irgendwie im Hinterkopf hat, so die Uhr ticken hört, ist es auch unangenehm. Also wenn man mit einer Frau nach dem Date dann irgendwie an der U-Bahn-Station steht und beide wollen nach Hause oder so und man sieht die Zeit, wie in Köln steht dann immer, in 10 Minuten kommt die nächste Bahn. Man weiß, man hat jetzt noch 10 Minuten und man teilt sich die Gags, die man sich noch aufgeschrieben hat, irgendwie ein. Die 10 Minuten lang. Die drei, die ganz unten zwischen den Krümeln im Humorbeutel, zwischen den Krümeln und den Flocken noch ein paar rumliegen und du dreist tief und irgendwas ist da noch, irgendwas habe ich noch. Aber wie verteilt man die jetzt? Oder wie bereitet man die Themen vor? Ja. Und das Schlimmste ist, wenn du dir gute Gags vorbereitet hast und die Gags gehen unter. Irgendwie, du machst einen Gag und sie hustet gerade oder kriegt gerade einen Orgasmus oder irgendwie sowas, ja. Das sag ich bei dir auch immer. Wenn ich mir so Gags vorbereite, ich mir denke, okay, den musst du dir aufbewahren und in dem Moment kackt Skype einfach ab oder so. Genau. Sagt man es dann nochmal oder nicht? Und das ist dann echt schwierig. Manchmal will ich auch nachfragen, hast du den Gag gerade gehört oder soll ich den nochmal machen? So unangenehm. Ja, man muss halt haushalten. Ja, man muss halt echt haushalten. Was machen normale Leute eigentlich, wenn die mit Frauen reden? Anstatt was machen normale Leute eigentlich den ganzen Tag außer einkaufen gehen? Das kann ich ja noch nachvollziehen. Echt eine gute Frage. Aber alles andere geht mir völlig ab. Das ist wirklich eine gute Frage. Aber es stimmt tatsächlich, dass Zeiten, wenn man weiß, wie viel Zeit auf dem Spiel steht, werden sie unangenehmer, als wenn man einfach unbestimmte Zeit auf ein Taxi warten muss oder so. Ja, dass man 10 Minuten warten muss. Das ist echt unangenehm. Ja, aber sobald eine Uhr im Klassenzimmer war, man sieht, man hat noch 10 Minuten, guckt man halt ständig auf die Uhr und hat die Zeit halt, wenn man sich die bewusst macht, die Zeit, wird sie ja irgendwie weird und man muss halt darauf achten. So, aber wenn die Zeit einfach nur im Nebenbei läuft, dann vergisst man das schneller. Nee, aber die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Zeit vergeht schneller, aber je weiter weg Uhren sind. Dankeschön. Das war ja die philosophische Sternstunde. Das nächste T-Shirt bestellbar auf merchandise.podcast-ufo/fail. Aber ich habe tatsächlich mir als Schüler wahnsinnig kreative Ideen überlegt, wie man Uhren anschauen kann. Einfach wie ich dann Uhren irgendwie dann... Man kann sie seitlich anschauen. Man kann Uhren abnehmen und von oben drauf schauen. Ja, aber machst du das nicht so, dass du Zeiteinheiten, die du überbrücken willst, einteilst? Dass du irgendwie, wenn du irgendwie ein Wochenende auf so einem Seminar oder Lehrgang bist, dass du es dann dir so genau so eine Einteilung machst und sagst... Ach, so einer warst du, der einen Striche gemacht hat oder so? Striche gemacht haben oder irgendwie so Abschnitte dann abgehakt hast oder so. Okay, ich habe jetzt 18 von 624 habe ich schon. Okay, 19 von 8, 26 habe ich schon. Okay, es wird langsam so. Das ist, glaube ich, da kann man dann der Zeit auch Herr werden eigentlich. Herr der Zeit. Herr der Ringe. Die letzten 8 Minuten sind ein Assoziationsspiel. Das ist nicht schlecht. Das Podcast-UFO-Assoziationsspiel. Booster. Du kannst auch einen Gag machen jetzt. Nee, das ist immer so, wenn man sowieso schon weiß, dass der Teil rausgeschnitten wird. Da kommt Licht aus der Fuge zum Nebenraum. Wie creepy ist das denn? Ja, das wird auch, glaube ich, hier auch nicht so gewissenhaft alles gebaut. Das war ja, muss ja sehr schnell entstehen hier alles. Wir sagen dem Zuhörer jetzt extra nicht, wo wir gerade sind. Komm, irgendwas Gutes machen wir noch. Stell dir mal vor, so ein Stand-up so. Nee, jetzt Leute, einen guten mache ich jetzt noch. Dann sind wir auf Feierabend, Leute. Nee, Leute, einen mache ich jetzt schon noch. Das muss jetzt schon noch sein. Das ist auch eine Schreibtechnik für Stand-up zum Beispiel, dass man halt immer einen Rausgeher braucht. Und man fängt an. Du sollst die Bühne verlassen, meinst du? Der letzte Teil ist immer der Rausgeher. Man geht raus, man verlässt die Bühne. Das ist schon wichtig, dass der auf jeden Fall mit stattfindet. Möglichst schlechte Gags machen, damit Leute gehen und diese Verabschiedung nicht so awkward wird. Ja. Ich dachte jetzt eher so an einen typischen Rausgeher-Gag, also einen sehr guten Gag. Ein Closer. Sehr gut, danke, dass mich dass du mich da rausholst, sprachlich. wie er den Schnitt vorbereitet hat. Sehr gut. Meisterlich gelöst von Stefan Titze an der Stelle. Sehr, sehr schön. Und man schreibt einfach einen Gag und denkt sich, gut, der ist jetzt noch nicht so gut dafür, dass ich ihn ans Ende packen will. Und man hat dann quasi die Anforderungen, selber jetzt einen besseren Gag zu schreiben. Und man macht das so lange, versucht man, Closer zu finden, dass man immer sagt, gut, ich will noch einen besseren, ich brauche einen Closer noch, dass halt mehr entsteht und man baut sich so halt dann sein Programm zurecht und am Ende hat man 5 Stunden. Aber möchtest du denn in deinem Stand-up auch irgendeine politische Botschaft verbringen oder so eine Art Gesellschaftskritik einbauen oder irgendwas, eine Message haben? Ja, andere Menschen sind scheiße. Andere Menschen sollten. Ich glaube, das wissen viele Menschen. Andere Menschen sollten sich viel uncooler werden. Ja. Ich finde auch, ich will nicht besser werden. Ich bin so faul. Ich habe so abgeschlossen mit meinem Leben. Ich will nicht besser werden, andere sollen einfach nur schlechter werden. Ich will den Durchschnitt senken. Ja, war nicht dein größter Wunsch, dass alle anderen Menschen dicker werden? In der ersten Folge, sag ich dir. Ja, in der ersten Folge, ne? Das habe ich nur so gesagt, das ist nicht mehr wirklich der Wunsch. Das war nur meine Comedy-Person, die wieder aus mir gesprochen hat. Meine ausgereifte Comedy. Ich war nicht ich selbst. Ich war besessen von meiner Comedy-Person, der Stefan Teitzel. Damals hieß sie auch noch Tizioso. Tizioso, ja, richtig. Ja, boah, David, ist echt warm hier drin, ne? Ja, vor allem dieser Raum verleitet auch dazu, dass man unfassbar eine gute erste Viertelstunde abballert und dann konnte ich nicht schlechter wird. Und dann ein harter Schnitt, genau. Ja. Naja, so gut war die auch nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Ich bedanke mich bei unserem Redaktionsteam, bei Louis C.K., meinem Vater. Wir bedanken uns bei allen, von denen wir heute Gags geklaut haben. Tschüss.